Liebesbetrug im Internet ist heute längst ein Multimillionen-Dollar-Geschäft. Die Opfer sind die Armen und Einsamen, die Übriggebliebenen auf dem Liebesmarkt. Lorenz Schröters Hörspiel »You've Got Mail – Das Herz ist ein Vollidiot« beruht auf einer wahren Geschichte. Die meisten E-Mails in diesem Briefroman, den Thomas Wolfertz für den Funk inszeniert hat, sind authentisch. Kürzlich auf einer Tagung ertappte ich mich dabei, etwas zu sagen, was ich zuerst selbst nicht völlig verstand. Während einer öffentlichen Diskussion fragte mich die angesehene Feministin Latamani nach dem sinnlichen Anspruch. Hallo, mein Lieber. Hallo. Ich suche eine Beziehung und mehr. Ich mag intelligent Menschen. Ich hoffe, ich finde, der mich lieben kann und den mich kümmern kann den ganzen Tag. Ich bin sehr einfacher Mensch und ich nicht streben nach Reichtum. Leider habe ich keine Person, die ich lieben konnte. Wer es glaubt? Das Herz ist ein Vollidiot. Ein Hörspiel von Lorenz Schröter. Regie Thomas Wolfertz. Digitales Schreiben, sei es per E-Mail oder im Internetchat, hat die bisher gültigen Textformen und ganz besonders den Brief grundsätzlich verändert. Wenn wollen, können Sie mir schreiben an meine E-Mail katjalov@yahoo.com. Leider habe ich nicht viele freie Zeiten. Ich verspreche, dass ich antworten werde, so schnell ich wie kann. Ich schicke Ihnen ein Foto. Ich warte auf Ihren Briefen. Die besten Grüßen, Ihre neue Freundin, Katja. Ich habe Fred nie kennengelernt, nur seine E-Mails, die mir sein Freund Tom gegeben hat. Wobei Tom vermutlich nicht sein richtiger Name ist. Hallo, Katja. Woher hast du meine E-Mail? Auch ich suche eine Frau, die ich lieben kann. Ich heiße Fred. Ich bin 45 Jahre alt. Ich lebe allein. Meine Hobbys sind, ich koche gut, ich mag Autos und das Internet. Leider. Ich suche eine Frau, die ich lieben kann. Es zählen die inneren Werte, finde ich. Ich habe oft schlechte Erfahrungen gemacht. Zuerst denkst du, die ist aber nett. Aber dann, wenn du willst, schreibe mir mehr von dir. Fred. Ich bin Tom. Fred war mein Freund. Ich kenne ihn seit der Schulzeit. Sie hieß Katja, eine 31-jährige Russin. Sie war ausgebildete Kindergärtnerin, engagierte sich für Obdachlose und Waisen und arbeitete als Kellnerin. Sie schickte Fred über Match.com Fotos von sich. Hey, Baby. Hast du meine Mails nicht bekommen? Wo warst du? Dachte schon, du hättest mich deleted. Lol. Wenn du nicht mehr weißt, wer ich bin, Fred. My name is Fred. Fred begann von Russland zu erzählen und auf einer gemeinsamen Segeltour sprach er von der Frau, die er kennengelernt hatte. Sehr angenehm für mich, von Ihnen den Brief erhalten zu. Ich weiß nicht, wie zu erklären ist, aber ich habe nicht geglaubt, dass Sie nicht schreiben werden. Und ich bin jetzt in Verwirrung, was ich schreiben soll. Es ist neu für mich und es ist sehr interessant. Ich werde versuchen, dich über mich direkt zu informieren. Jetzt werde ich versuchen, über mich selbst erzählen. Mein voller Name ist Katja Timakova. Ich bin 31 Jahre. Meine Größe ist 169 Zentimeter. Meine Augenfarbe ist grau. Ich bin blond und bin in einem Dorf mit dem Namen Makino geboren. Es ist in der Republik Tschuwaschien. Ich lebe da bis 17 Jahren mit Mama und Papa. Als ich die Schule beendet hatte, bin ich zu der Stadt Chibaksare gegangen, um höhere Bildung erhalten. Chibaksare. Russisch-Tschuwaschisch. Hauptstadt der Russischen Föderationsrepublik Tschuwaschien. Sowie Teil des Föderationskreises Wolga. Seit dem 15. Jahrhundert als Siedlung bezeugt und hat 4.000 Einwohner. Während der Studie, die ich lebte, in einem Wohnheim an der Universität. Ich musste arbeiten. Ich arbeite sehr viel an verschiedenen Orten. Ich trug Zeitungen, war der Barkeeper im Café, war der Kellner, verdiente ich zusätzlich Erziehung von Kindern. Ich der Croupier im Casino war und vieles, vieles andere, das es möglich war, mit dem Studium zu kombinieren. Ich wurde ganz unabhängig und Mädchen bis gar nicht auf die Eltern angewiesen. Ich habe immer verstanden, dass die Eltern sehr schwierig sein wird, mir zu helfen. Sie in einem Dorf sehr kleine Löhne sehen. Ich wurde an der Universität als Kinderarzt ausgebildet. Aber ich kann keine Arbeit finden, weil Hochbezahlte uns in der Medizin in Russland schlecht gepflegt und gewartet wird durch den Staat und unsere Gesetze noch sehr schrecklich zu fördern, nicht zu erlauben, um die neuen medizinischen Technologien zu entwickeln. Fred hatte nie viele Freunde. Deshalb wunderte ich mich, dass er sich nicht mehr bei mir meldete. Am Telefon sagte er, er sei sehr beschäftigt. Die Einwanderungsbehörde und die Ämter in Russland würden Schwierigkeiten machen. Irgendetwas schien diese Frau, diese Katja, immer aufzuhalten. Ich unterstützte Fred so gut ich konnte, aber er war seltsam ablehnend. Meine erste Liebe war Sonja. Sie wohnte nebenan. Sonja hatte blaue Augen und lange blonde Haare. In ihrem Garten stand ein Trampolin. Wenn sie darauf hüpfte, habe ich ihr von meinem Zimmer unter dem Dach zugesehen. Wir sind manchmal ein paar Schritte zusammen gelaufen und sie roch nach einer bestimmten Seife. Diesen Duft suche ich immer noch. Ich habe ihn leider nie mehr gefunden. Romance-Scams wirken über Abwesenheit, bei gleichzeitiger Gegenwart der schriftlich festgehaltenen Gefühle. Eine Distanz, die von Hoffnung und Begehren überbrückt wird. Nähe und Ferne, Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen. Es entsteht eine kleine Welt, die sich von der Realität nicht beirren lässt. Was gibt es noch über mich zu erzählen? Ich war nie verheiratet. Ich war verliebt einmal, aber diese Beziehung war nicht gut. Ich konnte niemanden finden, mit dem ich einmal glücklich sein kann. Ich hoffe sehr, dass ich in Kürze werde ich glücklich sein. Alles, was ich jetzt brauche, war jemand, der mich liebt. Aus diesen Gründen habe ich dir geschrieben haben. Ich denke, das Wichtigste ist der menschliche Charakter, Aufrichtigkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit. Und ich bitte Sie, mir über sich selbst zu schreiben. Hallo Katja, das klingt ja wirklich interessant. Da sitzen Sie in Tschuwaschien, in Russland. Ich habe das gegoogelt. Woher können Sie so gut Deutsch? Was gibt es von mir zu erzählen? Ich mag Tiere. Hunde, Katzen, alle Tiere, selbst Insekten. Deshalb esse ich auch kein Fleisch. Ich habe ein großes Herz und bin hilfsbereit. Man kann sich auf mich verlassen. Ich lebe in einem Haus. Von meinem Fenster kann man den Park sehen. Morgens höre ich die Vögel. Seitdem ich nicht mehr arbeite... Von Beruf bin ich Astronom. Ich berechne den Verlauf von Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Wir haben Daten auf unserem Bildschirm, die wir interpretieren. Obwohl wir diese Planeten niemals sehen werden, wissen wir, dass sie da sind. Denn sie sind ja in unserem Computer. Für eine solche Liebe ist das abwesende Gegenüber kein unglücklicher Zufall, sondern Voraussetzung. Der Text ersetzt die Anwesenheit. Die geschriebenen Zeilen werden körperlich, sinnlich, In Rhythmus, in Flow und Sound. Ich hatte in meinem Leben eine lange Beziehung. Erlebt wird dieser Zustand 8 Jahre. Als permanente Verfügbarkeit. Das ist leider nicht gut gegangen. Die jederzeit unterbrochen werden kann. Am Anfang war alles gut, dachte ich. Genauso real wie der Dann hat sie mich betrogen. Anscheinend ging das sehr lange. Und ich hatte eine Beziehung, die dauerte 2 Jahre. Sie war ein wenig verrückt, hat sich dauernd Katzen angeschafft und sehr viel geweint. Na, irgendwann ging das nicht mehr. Seitdem suche ich. Das ist aber nicht einfach. Ich habe ihn gefragt, ob er Katja denn schon mal gesehen habe. Ich werde sie noch sehen, keine Angst, hat Fred gesagt. Wir telefonieren und chatten. Ihre erste Verabredung hat sie in letzter Minute abgesagt. Er stand schon mit Blumenstrauß am Flughafen, um sie abzuholen. Er hatte furchtbare Angst. Ich bin sehr schüchtern. Das war immer mein Problem. Wenn wir mit Mädchen geredet haben, fiel ihm nichts ein. Er stand einfach daneben und war stumm. Die Mädchen und später die Frauen haben sich gefragt, was ist das denn für einer? Wenn sie ihn überhaupt bemerkt haben. Deshalb ist er wohl auch Physiker geworden. Der Sprechakt wird zum Tippen auf der Tastatur. Mit Sternen kenne ich mich aus. Auf das Aufscheinen einer Antwort auf Wenn ich einmal Vertrauen gefasst habe, bin ich treu und ein guter Freund. Ich weiß nicht, wie die Frauen in Russland sind. Ich war noch nie in Russland. Nur in Bulgarien. Vielleicht können wir Brieffreunde werden. Ich habe Zeit. Ihr neuer Freund, Fred. Sie verwendet Versatzstücke aus Werbung und Seifenopern. Es ist die Lingua Franca der modernen Kulturindustrie, die sich an Hausfrauen wendet. Ich wurde gewarnt, dass Männer im Internet versuchen, junge Mädchen kennenzulernen und dass Mädchen nackte Fotos schicken soll. Man hat gesagt, dass es Menschen gibt, die sehr clever und sehr schön sprechen können und sehr viel versprechen. Aber es ging schließlich nur um ein solches Foto. Oder darum, das Mädchen einzuladen und dann zu ihrer Prostituierten zu machen. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin sehr an einer ernsthaften Beziehung interessiert. Ich habe aus irgendeinem Grund das Gefühl, dass du sehr interessant und ein sehr guter Mensch bist. Ich hoffe, ich mich nicht irre. Ich habe bei Ihrem Brief überhaupt nicht Ihr Foto gefunden. Warum? Verbergen Sie etwas? Wenn Sie es ernst meinen mit mir, gibt es nichts zu verbergen. Die Sprache der Romance. Liebe Katja. Wird oft förmlich und gestellt. Scambaiter, die sich einen Spaß daraus machen, die Betrüger hereinzulegen. Vertrauen. Sich über die vielen Ungereimtheiten und Fehler. Aber Arroganz ist völlig unangebracht. Hoffnung. Die zusammengebastelte Sprache ist Ausdruck komplexer geopolitischer Spannungen. Eines Umbruchs, Liebe. Der als Melodrama erscheint. Der Brief mag unbeholfen wirken. Und doch, wenn er auf Bereitschaft trifft, auf Sehnsucht. Wenn man lange, lange Jahre einsam war und die Haut brennt nach Zärtlichkeit wie eine Wüste ohne Regen. Dann antwortet man, nachts allein vor dem Bildschirm. Spricht von dem, was man noch keinem anvertraut hat. Es sind ja nur Briefe an eine Unbekannte. Fred zeigte mir ihre Fotos und wartete sehnsüchtig auf den Herbst, denn dann würde er sie treffen. Sie wollten heiraten, sie würde zu ihm ziehen. Ich wünschte ihm alles Glück der Welt. Ich mag die Natur. Dort fühle ich mich besser. Auch liebe ich Tiere, Katzen, Hunde, Hamster. Aber jetzt habe ich nicht ein Haustier. Früher hatte ich einen Hund. Ich bin eine sehr fröhliche Person, sehr sinnlich, sanft, gesellig und ein romantisches Mädchen. Nachdenklich und leicht zu überraschen. Der Meinung von Freunden und Verwandten, ich bin fröhlich, klug und intellektuell, zielstrebig, gesellig. Ich liebe die charmante Abenteuer. Vielleicht ist es nur ein Spiel. Was verliert man schon? Man kann aus Worten eine Geschichte bauen, ein Haus, in dem man wohnt. Du liebst nicht mich, du liebst nur eine Vorstellung von mir, hat mal eine zu mir gesagt. Man liebt eine Vorstellung und liest sie zwischen den Zeilen, ergänzt sie in den Sätzen, erahnt sie im Hintergrund. Ich rief ihn in der folgenden Woche mehrmals an, erreichte aber nur seinen Anrufbeantworter. Ich dachte, er wäre zu beschäftigt mit ihr, die beiden endlich zusammen. Ich ließ ihm Zeit. Ich würde mich freuen, mehr über Sie zu erfahren. Was Farbe ist Ihre Augen? Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Welche Blumen? Was ist Ihr geliebter Sport? Was ist Ihr liebstes Hobby? Und warum suchen Sie den Partner im Leben im Internet? Ich werde mich sehr freuen, Sie lernen zu lernen. Nur nicht ignorieren Fragen. Am Anfang des Briefes habe ich gesagt, dass ich nicht weiß, was zu schreiben, und jetzt habe ich so sehr viel geschrieben. Ich hoffe sehr, dass es für Sie interessant war. Jetzt beende ich meinen Brief an Sie und ich warte auf die Antwort von Ihnen. Ihre neue Freundin, Katja. Ich habe meinen Freund Fred in Ruhe gelassen. Zeit für seine Träume, Gedanken und Selbstzweifel. Er war ja nicht dumm. Ich bin ja nicht dumm. Was willst du von mir? Du bist wunderschön auf dem Foto. Sehr sympathisch. Nach Geld hat sie nicht gefragt. Das wäre ihm auch egal gewesen. Zahlen muss man immer. In der Liebe mit Zeit, Geschenken, Aufmerksamkeit und mit Liebe. Im Leben zahlt man immer. Was habe ich zu verlieren? Warum darf sich einer wie ich nicht mehr verlieben? Oder wenigstens mit jemandem reden? Ihr schreiben. Er zog sich zurück und sagte unsere Segeltour ab. Ich wusste, er schlug sich mit Anwälten und den Einwanderungsbehörden herum, um sie ins Land zu bringen. Dann rief er mich an, ob ich im Frühling sein Trauzeuge sein wolle. Ich war froh, dass es endlich soweit war. 6 Monate später rief er mich an, dass die Hochzeit verschoben worden sei, weil ihr Vater sehr krank geworden war. Aber ich solle mir keine Sorgen machen, alles wäre geregelt. Das Melodrama beruht auf Unmöglichkeit, Verzögerung und Unterwerfung. Du bist so furchtbar weit weg. Die häusliche, die weibliche Sphäre. Ich freue mich sehr, dich bald zu sehen. Weepy-Tränendrama. Ich kann es kaum erwarten. Unterschätzt und von der Kinokunst ausgeschlossen. Ich hoffe, Sie meinen Brief lesen in guter Laune. Sein Eskapismus. Verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen früher nicht schreibe. Wegen und ruhig stellen. Ich hatte Probleme mit Internet auf der Arbeit, weil ich keinen Computer habe zu Hause. Aber ich habe kein Telefon. Telefon in unserer Stadt nur bei reichen Leuten. Ich arbeite in einer Organisation für Obdachlosen und Kinderwaisen. Ich mag meinen Job, weil ich anderen Menschen helfen möchte. Unsere Organisation arbeitet aktiv mit dem Roten Kreuz. Ich verteile auf der Straße Mahlzeiten, weil sie keinen Geld haben. Die Mitarbeiter unserer Vereins sammeln Kleidung und warme Sachen, die wir geben den armen Leuten für nichts. Auch besuchen wir Schutzräume für die Kinder und Waisen. Mein Engel, du erlebst ja Abenteuer. Das Melodrama bietet auch Sichtweisen an, die unterdrückt und verboten waren. Hoffnungen, die nirgends sonst ausgedrückt werden konnten. Stimmen, die sich sonst nie äußern konnten, die als altmodisch und peinlich galten. Die emotionalen Übertreibungen des Melodrams und der prickelnde Schauder des ganz anderen zeigen mögliche Auswege aus der alltäglichen Ödnis. Es sind fantastische Märchen von Rassenharmonie, von Menschen, die sich über die Kulturen hinweg begegnen. Märchen, deren Happy Ends im letzten Moment noch durch Missverständnisse zu scheitern drohen. Seitdem ich 6 Jahre alt war, wusste ich, was ich tun wollte und sollte. Ich habe mich immer daran gehalten, Schule, Studium, Beruf, habe es durchgezogen. Auch Freizeit und Urlaub waren geplant und vernünftig. Ich habe auch nichts vermisst. Sagen Sie mir mehr über sich selbst. Ich sende Ihnen neue Fotos. Ich hoffe, ich werde sie gerne haben. Schreiben Sie mir alles, dass du an mir denkst. Ich liebe die Ehrlichkeit. Ich werde mich sehr freuen. Ich warte auf die Antwort. Ihre neue Vertraute aus Russland. Mit freundlichen Grüßen. Ich habe eine neue E-Mail-Adresse. katja04@hotmail.com. Es ist wie ein Tritt in die Kniekehle. Zack, du bist erledigt. Es war das Bild, hoch aufgelöst. Jede Pore deutlich, dass man sie fast zu berühren schien. Und in diesem Moment will man rufen, du kannst alles mit mir machen, alles. Und ich würde alles für dich tun, nur um dich einmal zu sehen, zu berühren. Hallo, mein Lieber. So, jetzt weiß ich deine Gedanken und Einstellung zum Sex. Und ich bin jetzt neugierig, was denkst du über Liebe? Oder ist das Gleiche für sie wie Sex? Ich möchte Ihnen sagen, meine Vision über die Liebe. Die Liebe ist nicht perfekt. Es ist kein Märchen oder ein Bilderbuch und Es ist nicht immer leicht. Die Liebe ist die Überwindung von Hindernissen, von Herausforderungen. Man kämpft, um zusammen zu sein, nicht festhalten und loslassen. Liebe ist Arbeit, aber vor allem, dass jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde davon es wert ist. Halte sie im Herzen fest, weil du eines Tages aufwachen könnte und erkennen musst, dass du einen Diamanten verloren hast, während du zu beschäftigt warst beim Sammeln von Steinen, unsere Gedanken und Gefühle zu teilen. Alle unsere Wünsche und Sehnsüchte. Stimmst du mir zu? Sammeln von Steinen? Was meint sie damit? Manchmal fühle ich mich verstanden, glaube zu wissen, was sie meint, oder hoffe es wenigstens. Und dann wieder, liebe Katja, ich hoffe, du spielst nicht mit mir. Du bist wunderschön. Vielen Dank für die Fotos. Solche Frauen kenne ich nur aus dem Internet. Ich hoffe, du bist echt. Darf ein Mann in meinem Alter noch lieben? Ich denke, ja. Müssen Männer verzichten, weil sie 53, 45 sind? Dürfen sie dann noch Kuchen essen oder guten Wein trinken? Ich denke, ja. Die nächsten Monate vergingen. Irgendwas hielt sie immer auf. Ich hatte selbst zu tun und war die ganze Geschichte leid. Aber ich unterstützte Fred so gut ich konnte. Dann rief er mich an, nächste Woche würde sie kommen. Er war völlig aufgeregt. Ich hatte nicht viel Zeit zu schreiben und ich machte eine Menge, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Aber gestern hatte ich langes Gespräch mit meiner Mutter. Sie sagte, sie lässt mich für die Übersetzung unserer Korrespondenz nicht mehr bezahlen. Aus Geldmangel ist unser Budget sehr knapp bemessen. Mutter sagte, dass wenn du wirklich an mir interessiert bist, wirst du unserer Beziehung helfen. Ich weiß nicht, was zu tun ist, als meine Eltern die wichtigsten Menschen auf der Erde sind für mich und ich möchte nicht um sie aufgeregt. Ich hoffe, du verstehst mich. Was sollen wir tun? Mit einer Hoffnung. Küsse, Katja. Dieser Wandel hin zum digitalen Melodrama im modernen Briefroman erscheint auf den ersten Blick ungefühlt. Ich war mein ganzes Leben vernünftig, habe mir nichts gegönnt. Ich hatte nie Schulden, habe mein Geld gespart. Für was eigentlich? Alles für später aufgehoben. Ich habe Sonja nie meine Liebe gestanden, habe den Kilimandscharo nicht bestiegen. Ich habe mich noch nie geprügelt. Ich habe mir noch nicht mal ein Bein oder einen Arm gebrochen. Aber ich kenne die Masse und den Durchmesser der drei Planeten, die HR8799 im Sternbild Pegasus umkreisen. Mein Herz steht in Flammen, zum ersten Mal. Ich will nicht mehr vernünftig sein, ein einziges Mal. Bisher wusste ich immer, was ich wollte, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr wollen, es geschieht mit mir. Auch wenn ich sage, halt, stopp, es funktioniert einfach nicht mehr. Als wäre das Steuerruder kaputt. Und ich kann und ich will nicht mehr, als mich treiben lassen. E-Mail-Adressen sind leicht zu bekommen. Text lässt sich einfach herstellen. Es bedarf keines Handwerks oder irgendeiner Ausrüstung. Alles, was man braucht, ist ein wenig Formulierungskunst und ein Terminal im Internetcafé. Manchmal sehe ich schöne Frauen auf Werbeplakaten für Bikinis oder nackte Frauen im Internet. Man nennt diese Frauen Sexobjekte. Dabei bin ich es. Ich werde zum Sexobjekt. Gemacht. Hallo? Hallo, bist du es? Ja, ich bin es. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es deinen Eltern? Wieder gut, vielen Dank. Und wie geht es deinen Eltern? Sie leben nicht mehr. Ach, das ist sehr traurig. Vermisst du sie? Manchmal. Jetzt nicht mehr so sehr. Hast du mein Foto bekommen, mein Lieber? Ja. Gefalle ich dir? Ja, du bist wunderschön. Danke. Hast du mein Foto bekommen? Ja. Du bist ein guter Mann, das sieht man. Bin ich dir nicht zu alt? Nein. Von jungen Männern habe ich genug. Ich möchte jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Es sind andere Werte, die zählen. Außerdem siehst du nicht alt aus. In dir ist etwas, was jung ist. Das spüre ich. Ich habe viel Liebe zu geben. Die habe ich aufgehoben für dich. Wann können wir uns endlich sehen? Können wir skypen? Dann sehe ich dich endlich. Sehr gerne, mein Lieber. Morgen um diese Zeit? Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Beim Chatten war die Kamera kaputt. Ein technisches Problem nach dem anderen tauchte auf. Ihre Unterhaltung wurde plötzlich unterbrochen. Hallo? Hallo? Hallo? Ich bin süchtig danach. Warte auf Antwort. Die Stille kann ich nicht ertragen. Dann bereue ich mein Misstrauen. Denn ich will lieben. Ja, ich will lieben. Hallo? Ja, mein Lieber. Wie geht es dir? Ich war gestern online. Wo warst du? Das Internet wird hier kontrolliert von Monopolen. Hast du ein Mobiltelefon? Ja, aber die Nummer geht nicht mehr. Ein alter Freund hat mich verfolgt. Er hat dauernd angerufen. Es war gefährlich. Dann kauf dir eine Prepaid-Karte. Ich ruf dich dann an, das kostet nichts. Gut, das mache ich. Genau, ich maile dir die Nummer. Ich hörte lange nichts von Fred. Hatte er mich nicht zur Hochzeit eingeladen? Wollten sie ihr Glück alleine leben? Sollte ich mich aufdrängen? Ich beschloss zu warten. Er würde sich schon melden. Im Nachhinein bereue ich das sehr. Vielleicht hätte ich ihm helfen können. Du bist nicht online. Ich vermisse dich. Ich tippe. Worte entstehen. Ich warte auf neue Post, lese die alten E-Mails. Ich warte wie damals auf Sonja und ihr Trampolin. Warte, dass auf dem Monitor sich ihre Buchstaben zeigen. Dann ist es, als würde die Sonne aufgehen. Hast du jetzt eine Telefonnummer? Hast du meinen Brief bekommen? Ich bin sehr traurig. Ja. Besitzt du eine Prepaid-Karte? Ich kenne dich doch auch kaum, noch weniger als Peter. Ich möchte dich sehen. Ob es dich wirklich gibt. Bist du noch da? Warum kannst du nicht sehen, was du mir antust, wenn du mir kein Wort glaubst, das ich sage? Können wir telefonieren? Die Terroristen von 9-11 haben Prepaid-Karten benutzt, damit man sie nicht findet. Ja, nur reiche Menschen bekommen solche Karten. Und Terroristen. Ich möchte dir gerne helfen, aber ich brauche einen Beweis. Wo ist dein Ausweis? Du kannst es nicht sehen. Die Tränen sind echt, ich weine. Wenn ich dich nur in der Kamera sehen könnte. Wir können nicht so weitermachen mit misstrauischen Gedanken. Okay. Gut, wie kann ich meinen Ausweis schicken? Mach eine Kopie und häng sie an eine E-Mail. Ich brauche einen Beweis. Okay. Was soll ich machen? Scan deinen Ausweis. Aber das Internetcafé hat keinen Scan. Copyshop. Eines Tages rief mich Freds Cousine an. Sie erzählte mir, Fred hätte sich umgebracht. Er hatte keine Geschwister und war bei seiner Großmutter aufgewachsen. Er hatte mich als Testamentsvollstrecker eingesetzt. Hast du die Kopie meines Ausweises gesehen? Ist alles gut? Wo ist dein nächster Flughafen? Kannst du mich abholen? Wann werden wir uns treffen? Im März. Bist du schon mal Autobahn gefahren? Nein. Ich möchte dir rote Kleider kaufen und Schuhe. Unsere Liebe ist unsere Stärke. Ich werde dir mein Land zeigen. Es ist ein reiches Land. Es gibt hier alles, außer Liebe. Ich vertraue dir mit ganzem Herzen. Ich kann es nicht erwarten, dich endlich zu sehen. Es gibt schöne Restaurants, Shops, Diskotheken. Oh, mein Lieber, ich möchte neben dir aufwachen. Für immer. Wir können auf der Autobahn fahren, mit 200 Sachen. Ohne dich ist die Welt so leer. Ich habe heute von dir geträumt. Wir waren zusammen in einem Saal und alle haben getanzt. Und dann haben nur wir beide getanzt. Und es war so schön und alle anderen sind verschwunden und wir waren ganz allein. Ich träume auch oft von deinem Land, von dir, von unserem gemeinsamen Glück. Ich will nicht vernünftig sein, ich will nicht vernünftig sein, ich will nicht vernünftig sein. Ich will nie mehr vernünftig sein. Ich will Liebe. Ich will lieben. Ich will leben. Ich will dich. Nach der Beerdigung ging ich seine Sachen durch. Ich fand Rechnungen, Überweisungen, Pläne für die Zukunft mit seiner neuen Frau aus Russland. Er war pleite. Sein Haus war verloren, die Kreditkarten bis zum Maximum belastet. Wer war diese Frau, für die er das alles getan hatte? Ich las all die E-Mails in seinem Computer. Ich bin so traurig über ihr neues Verhalten. Ich weiß wirklich nicht, wohin das uns führt. Ich fürchte jetzt, dass unsere Beziehung nicht funktioniert. Ich habe Angst, dass du mein Herz brichst. Ich kann nicht gehen, um im Cybercafé meinen Pass zu scannen. Der Pfarrer hat keinen Scanner. Aber ich werde ihn fragen, ob er zum Internetcafé kann und es für mich macht. Dann kann ich es später schicken. Lass uns später reden. Deine Katja. Ich beschloss, mit dieser Frau Kontakt aufzunehmen. Hallo, mein Lieber. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Vor 6, 7 Monaten habe ich mit Menschen aus ihrem Land kennengelernt. Sein Name ist Peter. Unsere Treffen war auf einem Seminar in der Stadt St. Petersburg. Es war das Arbeitstreffen. Zwischen uns begann der Roman. Es war so schnell und ich dachte, dass es mein Mann ist. Nach 3 Tagen ist er zu Hause gefahren. Wir haben verstanden, dass Briefe nicht ersetzen können unser Treffen von Angesicht zu Angesicht. Peter hat gesagt, ich solle zu ihm kommen. Ich war sehr froh in diesem Moment. Ich schrieb den Antrag auf Visum. Ich habe die Einladung des Botschafters für die Empfangvisum erhalten. Ich schrieb also dieser Frau. Ich schrieb ihr, auch um zu verstehen, wie Fred auf sie hereingefallen war. Mein Direktor hat mir Urlaub von der Arbeit und ich habe nach Moskau gegangen, um Visum zu erhalten. Ich sagte diese gute Nachricht zu Peter. Aber er sagte, dass er nicht wollen, dass unsere treffen. Er spielte mit mir. Er hat mir gesagt, dass er Frau hat, mit 3 Kinder. Und jetzt ist er nicht wollen, dass unsere treffen. Ich wurde gebrochen. Hey! Got to pay back. 1588 erbeuteten Liebesbetrüger zum ersten Mal mithilfe von Briefen die Herzen und das Geld von Gutgläubigen. Sie machten ihren Opfern weiß, dass sie im Auftrag eines spanischen Aristokraten handelten, der eine bestimmte Summe benötige, um sich aus der Gefangenschaft der Mauren loszukaufen. Wer ihm helfe, werde reichlich entlohnt und bekomme seine schöne Tochter zur Frau. Nach der ersten geleisteten Rate entstanden neue Schwierigkeiten, bis das ausgeblutete Opfer schließlich völlig verarmt war. Ich schrieb also an Katja. Sie antwortete sehr nett. Ich verstand meinen Freund. Unsere Liebe macht uns unverwundbar. Wir haben nur ein Leben und es ist zu schade, es mit Warten zu verbringen. Im Internetzeitalter wird diese Geschichte des spanischen Gefangenen in Scam-Mails neu erzählt. Diesmal gewürzt mit Bürgerkriegen und modernen Revolten. Hauptstadt der Scammer ist Lagos. Du gehst auf Dating-Sites, kopierst einfach ein Foto irgendwo aus dem Internet. Ein Foto von einem Model, männlich, weiblich. Du gibst ihm ein Profil. Nichts ist echt. Wenn dir jemand antwortet, versuchst du ihn zum Chat zu bewegen. So erfährst du mehr und kommst schneller zum Ziel. In sogenannten 419-Scams, das ist der Paragraph im nigerianischen Strafgesetzbuch, der dieses Vergehen bezeichnet, werden Alltagskatastrophen zu Geschäftsideen. Es sind Zehntausende, die in Internetcafés arbeiten, um Yahoo-Millionäre zu werden. Für mich ist das kein Betrug. Es ist der Sieg der Schlauen. Manche müssen zahlen, wir nennen das Vergeltung. Für das, was der weiße Mann uns angetan hat, während der Sklavenzeit und der kolonialen Ausbeutung, als man unsere Kultur, unsere Arbeitskraft und unsere Rohstoffe geplündert hat. Und dafür zahlt er jetzt. Wart ihr es nicht, die ohne zu arbeiten riesige Vermögen angehäuft haben, indem ihr uns billiges Zeug angedreht habt? Und nun ist Payback-Zeit. Wir zwei haben eine eigene Welt, die nur uns gehört. Wie Adam und Eva. Eine Insel im Leben. In den interaktiven Romanzen werden der radikale Kapitalismus und seine Folgen, die Privatisierung und der Kampf um Rohstoffe, zu einem modernen Abenteuerroman verwoben. Der Empfänger dieser Geschichten, das Opfer, soll in die Rolle des Helden schlüpfen. War 2 Tage im Krankenhaus, gerade erst wieder zu Bewusstsein gekommen. Autounfall auf dem Weg zum Flughafen. Autounfall, bewaffneter Raubüberfall, Krebsdiagnose, all solche Stories. Der Betrug findet weltweit statt. Nigeria, Minsk, Bangkok, Istanbul. Schaut euch die Regierung an. Sie säen nicht, sie arbeiten nicht. Und der himmlische Herrgott ernähret sie doch. Sie nehmen Steuern und Bestechungsgeld. Das sind die wahren Betrüger. Es stellte sich heraus, dass sie zur gleichen Zeit noch drei anderen Männern versprochen hatte, sie zu heiraten. Sie schrieb sehr liebe und warme Briefe, sehr persönlich. Wir sprachen über Videokonferenz und nach einem Monat sagte sie mir, sie hätte sich in mich verliebt. In seiner heutigen digitalen Version tritt der spanische Gefangene als Brief einer unbekannten Frau auf, die von persönlichen Schicksalsschlägen und politischen Umstürzen heimgesucht wird. Eine Kakophonie postkolonialer Tragödien mit einer deftigen Portion Seifenoper. Ausbeuterischer Kapitalismus, Naturkatastrophen und alle vorstellbaren Verbrechen gegen die Menschheit treffen in diesen Briefen arme Witwen und Waisen. Und du als Empfänger bist auserwählt, den edlen Ritter zu geben. Ich dachte an Fred und las seine Mails an Katja. Mein ganzes Leben hatte ich Angst. Vor kaltem Wasser, vor New York, vor Wespen und Masern. Das haben mir meine Eltern so beigebracht. Pass auf, Kind, haben sie gesagt, und ich habe aufgepasst. Bin bei roten Ampeln stehen geblieben und habe Versicherungen gegen alles Mögliche abgeschlossen. Habe ich nie gebraucht, diese blöden Versicherungen. Jetzt bin ich ein alter Mann, 53 Jahre, und ich höre immer noch das Pass auf, Kind meiner Eltern. Hinter den Betrügereien stecken meist gut organisierte Arbeitsgruppen. Die meisten Schreiber sind Männer. Oft haben sie Frauen als Assistentinnen, die Telefongespräche übernehmen oder bei Skype und Videokonferenzen auftreten. Katja hat nie um Geld gebeten. Erst als ich ihr sagte, ich würde nach Moskau kommen, schrieb sie, sie bräuchte $350 für einen Flug dorthin. Ich sagte ihr, ich würde ihr das Geld geben, wenn wir uns treffen. Sie stimmte zu und war sehr freundlich. Sehen ist Glauben. Ich kann meinen Flug nach Ihnen ändern, wenn Sie zu treffen wünschen. Man kann sich die Produktion von Romance-Scams so vorstellen. An digitalen Werkbänken in Lagos, Manila und Chibaksari sitzen reihenweise Textarbeiter in Arbeitsteilung und produzieren Content. Sie agieren als Leistungsdarsteller, ähnlich ihren Kollegen im realen Finanzsektor. Sie fertigen Serienidentitäten nach Bedarf und nach den Wünschen und Fantasien ihrer Kundschaft. Es wird nicht mehr aus Leidenschaft gearbeitet, es wird Leidenschaft produziert. Der ideale Arbeiter im postindustriellen Zeitalter will mit Liebesdienstleistung an das begehrteste Gut unserer Zeit gelangen, das Begehren des Kunden. Morgen um diese Zeit werde ich dich endlich sehen, mein Lieber. Ich kann es nicht erwarten. Ich habe mehrere Luxusautos und ein paar Wohnungen, die ich vermiete. Keine einfachen Häuser, sondern mit Marmor und Flachbildschirm. Denn jede Sekunde wird ein Idiot geboren. Ich danke dem Herrgott dafür. Wir nehmen nur von den Reichen. Wenn sie kein Geld hätten, wären sie sicher. Ich flog also nach Moskau. Das war ich Fred schuldig. Hallo, meine Liebste. Hallo, mein Liebster. Das habe ich noch zu niemandem gesagt. Was? Liebste. Ich habe so etwas noch nie gespürt. Diese Nähe, das Vertrauen zwischen uns. Sind wir füreinander geschaffen? Nichts wünsche ich mir mehr. Ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Das will ich sein. Ich will nur noch für dich da sein. Endlich. Das Leben teilen, gemeinsam aufwachen, vielleicht Kinder. Alles, was du willst, mein Schatz. Alles, was du willst. Auch wir müssen mal Glück haben. Ein Glück, das uns niemand nimmt. Ja, wir bauen uns unser Glück wie ein Haus. Ein Haus, nur für uns beide. Mit Mauern aus Träumen und Fenstern aus Sehnsucht. Ich liebe dich. Ich liebe dich jeden Tag noch mehr. Wusste gar nicht, dass das geht. Ich denke jeden Tag an dich. Jede Stunde. Was machst du gerade? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Du bist mein ganzes Leben. Du wirst mein ganzes Leben. Hoffe ich. Mein neues Leben. Wir machen alles neu. Alles besser. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Es ist so schön, dass es dich gibt. Eine Welt ohne dich kann ich mir nicht mehr vorstellen. Alles ist lebendig geworden. Ich liebe dich. Liebling, du kannst alles machen mit mir, was du willst. Alles. Dann liebe mich. Liebe mich mit allem, was du hast. Du bist ein so starker, guter Mann. Ich denke die ganze Zeit an dich. Das Auto fährt. Aber ich bin nicht am Steuer. Es fährt. Romance-Scams sind ein weltweites Phänomen, ihre Opfer oft arme und ältere Frauen. Dienstboten, die von Prinzen träumen und dabei ihre gesamten Ersparnisse verlieren. Die Betrüger zielen auf die Verlierer der Single-Börsen und des Dating-Marktes. Alleinerziehende Mütter, altes Fleisch. Die Hässlichen geben alles her für ein paar schöne Worte. Es war ein langer Flug. In Moskau stieg ich in einem billigen Hotel ab. Das heißt, es gibt keine billigen Hotels in Moskau. Es war ein schöner Tag. Die Sonne schien, aber ich hatte keinen Blick für die Umgebung. Ich dachte an Katja. Möchtest du unsere Liebe leben lassen? Die Tränen in deinen Augen trocknen lassen? Lass doch eine gute Sache nicht sterben, denn, Liebling, du weißt, ich habe dich noch nie angelogen. You gotta get ready for the big payback. Was für einer Welt leben wir? Wer sagt, dass ich ein Betrüger bin? Glaub denen nicht, das ist alles eine Verschwörung. Meine E-Mail-Adresse ist ida.larsen85@yahoo.dk. Ich bin kein Betrüger, fuck you. Die Genderfrage ist dabei noch erstaunlicher als der finanzielle Aspekt. Was geschieht, wenn ein heterosexueller schwarzer Mann sich als weiße heterosexuelle Frau ausgibt oder als schwuler Mann? Was geht in ihm vor, wenn er, sobald sein Betrug auffliegt, die Farbe wechselt, also zum Beispiel schwarz wird? Während er mit der anderen Hand weiterhin Fotos von sich verschickt, die ihn als Frau zeigen und die er sich aus Pornoseiten und Modelkatalogen besorgt hat. In der Nacht, bevor ich sie traf, war ich sehr aufgeregt. Ich fühlte mich wie ein kleiner Fisch an der Angel. Wie damals in der Schule vor der Party. Ich hatte Angst. Du bist der dümmste Mann, der mir jemals begegnet ist. Alle Weißen werden von den Afrikanern bestraft für eure Verbrechen, jeder Einzelne. Ihr habt uns versklavt, no problem. Ihr habt uns ausgebeutet, no problem. Dann werdet ihr uns zurückgeben, was ihr uns gestohlen habt, und zwar jeder von euch. Ich weiß, wie man euch Bastarde kriegt. Habt ihr Weißen nie gemerkt, dass ihr nach Scheiße riecht? Fragt Gott. Die Antwort bekommt ihr von einem Afrikaner, einem, den ihr Affen nennt, Monkey Money. Doch Monkey wird die Welt beherrschen. Weißer Frosch, such dir einen weiblichen Frosch und zeuge stinkende weiße Froschkinder. Du Stinker. Ich wartete in der Hotel-Lounge auf sie. Es war ein schickes Hotel am Rande von Moskau, nicht weit vom Flughafen entfernt. Ich war sehr aufgeregt, aber auch ruhig. Dann erschien sie. Endlich. Sie sah weit schöner aus als auf den Fotos. Sehr elegant. Sie sprach auch besser Englisch. Sie war es gar nicht, mit der ich die ganze Zeit telefoniert und gemailt hatte. Wir setzten uns an die Bar. Ich erzählte ihr von einem Freund, der sich in Russland verliebt hatte, wie er die Hochzeit geplant hatte. Katja war sehr anteilnehmend, ergriff meine Hand, machte alles richtig. Ich erzählte ihr, wie er alles für eine gemeinsame Zukunft arrangiert hatte und wie er sie erwartet hatte. Und dann? Guten Tag. Mein Name ist Sergei Medvedev von der russischen Botschaft in London. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Katja Timakova bei einer Schießerei zwischen zwei Gangs in London erschossen worden ist. Wir haben in Ihren Unterlagen Ihre Adresse gefunden. Da sie keine Verwandte hat, wende ich mich vertrauensvoll an Sie, Ihrem treuen und einzigen Freund auf der Welt. Wohin sollen wir Ihre Freundin überführen? Wären Sie bereit, die Kosten zu übernehmen? Das war der schlimmste Tag im Leben von Fred. Er überwies das Geld. Es gab neue Probleme. Er überwies noch mehr Geld. Nichts zählte mehr. Es gibt ein weiteres unbekanntes Element beim afrikanischen Cybercrime. Sakawa, das ist ein kleptotheologisches Paradigma, um den Internetbetrug zu rechtfertigen und auszubauen. Christliche und Juju-Priester veranstalten Zeremonien, um den Geschäftserfolg zu sichern. Es war einmal, da war unser Land reich und die Paläste mit Gold geschmückt. Dann kam der weiße Mann und stahl unser Gold. Und mit ihrer Technologie, mit ihrer Intelligenz, nämlich dem Internet, holen wir uns zurück, was uns gehört. Ich habe recherchiert. An dem Tag hatte es keine Schießerei in London gegeben. Aber Fred war wohl nicht mehr in der Lage, klar zu denken. Sehr geehrter Herr Fred, ich habe leider noch keine Antwort von Ihnen bekommen. Ich schicke Ihnen deshalb Katjas letzten Brief als Anhang. Ich freue mich so, mein Lieber, dich endlich zu treffen. Denn sehen heißt glauben. Endlich gehen meine Sehnsucht und mein Verlangen in Erfüllung. Du wirst meine Sonne sein und ich werde dein Herz sein. Ich werde in dir schlagen und du wirst mich wärmen. Ich bin in London. Ich werde den Bus zum Flughafen nehmen. Es ist nicht weit bis zur Bushaltestelle. Ich liebe dich. deine Katja. Return the sender. Return the sender. Sehr geehrter Herr Fred, die Überführungskosten betragen 1.394 Pfund. Bitte überweisen Sie den Betrag mit Western Union auf den Namen S. Namabi, London, Great Britain. Katja war sehr gerührt von dieser Geschichte und sagte, sie verstünde nun, warum ich so schüchtern und zögerlich sei. Ich erzählte Katja vom Tod meines Freundes. Und dann sagte sie, und diese Worte werde ich nie vergessen, sie sei für mich da, solange sie lebe. Ich sah ihr ins Gesicht. Ich hätte ihr in diesem Moment alles geglaubt. Beinahe. Dann habe ich ihr zwei Fotos gezeigt. Auf dem einen waren Fred und sie glücklich zusammen als Fotokollage. Das andere war sein Grabstein mit dem Visum für sie drauf. Eins aber verbindet Betrüger und Betrogene. Es ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl ist Hoffnung. Ich bin dann zur Bar gegangen und habe ein paar Bier getrunken. Sie saß noch eine Weile, dann stand sie auf und ging. Ich hatte meine Aufgabe erledigt. Den letzten Brief von Fred habe ich ihr nicht zu lesen gegeben. Als Astronom wusste er, dass manche Sterne, deren Licht man empfängt, bereits vor Millionen Jahren verglüht waren. Ich glaube, dieser letzte Brief war nicht an sie gerichtet. Katja war die Liebe meines Lebens. Es ist gleich, ob Katja real ist oder nicht. Meine Liebe war es. Von meiner Seite war es kein Betrug. Selbst wenn es Katja als Person nicht gab, ihre Briefe auf meinem Bildschirm gab es. Der Inhalt mag eine Lüge gewesen sein, aber die Worte, sie bleiben. Wer auch immer diesen Text geschrieben hat, er, sie oder viele. Ich liebe diese Briefe, nicht die Person. Ich habe von der Liebe gekostet und ohne sie will ich nicht mehr leben. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Das Herz ist ein Vollidiot. Ein Hörspiel von Lorenz Schröter. Mit Texten von Hito Steil. Es sprachen Fred, Rudolf Krause, Katja, Margarita Breitkreitz, Tom, Michael Weber, Andrea, Maren Kreumann, Skema, Falilu Sek, Sergei, Mark Zack. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. Technische Realisation, Benno Müller vom Hofe und Mechthild Austermann. Regieassistenz, Laura Fleischer. Regie, Thomas Wolferts. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks, Köln 2013. That is fine. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.